Sonne schaut. Es gibt einen Weg, wenn man sich nur traut. Springt auf, werdet laut. Hey! Ihr habt lange zugeschaut, ihre Krone.